Nach der Teilnahme an dem internationalen Synchronschwimmen-Turnier Safari 2016 kehrten die DEV-Jägersportlerinnen am 28. September mit dem Zug in die Heimat zurück. Han-Kyung-Yong, errang im Einzel der Jugendlichen und Min-Hae-Yoon im Einzel der Juniorinnen jeweils eine Goldmedaille. Han-Kyung-Yong und Kim Jin-Ju kamen im Doppel der Jugendlichen und Min-Hae-Yoon und Jang Hyun-Ok im Doppel der Juniorinnen jeweils auf den Platz 1.